Die tödlichen Schüsse fielen nach einem Notruf in Columbus in Ohio. Der Anrufer meldete, er sei von 3 Männern überfallen worden, sie hätten eine Waffe dabei gehabt. Als die Polizisten mit 3 Verdächtigen sprechen wollten, rannten 2 von ihnen davon. In einer Gasse zog einer die Waffe. Daraufhin schoss ein Polizist mehrere Male. Der getroffene Verdächtige war 13 Jahre alt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb. Später stellte sich heraus, die Waffe, die er gezogen hatte, war ein Luftgewehr mit einem aufgesteckten Laservisier. Ob der getötete 13-Jährige in den Überfall verwickelt war, ist unklar. Die Polizei ließ einen weiteren Verdächtigen laufen. Vor knapp 2 Jahren erschoss ein Polizist in Ohio einen 12-Jährigen. Er hatte in einem Park mit einer Luftpistole herumhantiert. Sein Tod hatte zu landesweiten Protesten geführt, als weiteres Beispiel für unnötige Polizeigewalt, besonders gegen schwarze Jugendliche.